Eine Reise planen, Tipps und Erfahrungen. Hallo, ich bin Thomas. Letztes Jahr habe ich eine Reise nach Italien geplant. Ich habe die Flüge online gebucht, weil es günstiger war. Für die Unterkunft habe ich ein kleines Hotel gewählt. Bevor ich losgefahren bin, habe ich im Internet viele Bewertungen gelesen. Ein wichtiger Tipp: Vergiss nicht, dein Gepäck gut vorzubereiten. Ich habe immer eine Liste gemacht, damit ich nichts vergesse. Im Urlaub habe ich viele Ausflüge unternommen und neue Leute kennengelernt. Das war eine tolle Erfahrung.